Schon seit langer Zeit bist du mir so nah und doch so weit. Meine Träume kommen ohne dich nicht aus, krieg dich aus meinem Kopf nicht raus. Ist es Zufall oder mehr? Spür die Sehnsucht nach dir tief in mir, weil mein Herz es jetzt versteht. Oh, weil mein Herz es jetzt versteht. Es ist Liebe, wirklich Liebe, was ich in mir spür. Nie wieder ohne dich, das würde ich bereuen. Es ist Liebe, wirklich Liebe, lass es einfach zu. Denn es ist richtig, endlich richtig, was wir beide tun. Werd ich nie verlieren, hab so lange gebraucht, das zu kapieren. Jetzt auf Risiko, dein Herz gehört mir doch schon sowieso. Ist es Zufall oder mehr? Spür die Sehnsucht nach dir tief in mir, weil mein Herz erst jetzt versteht. Oh, weil mein Herz erst jetzt versteht. Es ist Liebe, wirklich Liebe, was ich in mir spür. Nie wieder ohne dich, das würde ich bereuen. Es ist Liebe, wirklich Liebe, lass es einfach zu. Denn es ist richtig, endlich richtig, was wir beide tun. Es ist Liebe, endlich Liebe, heute sag ich dir. Nie wieder ohne dich, komm zu mir. Liebe, wirklich Liebe.